die Wende 89, das wissen Sie alle, gab es die Wende. Wie schnell kommt der Kapitalismus? Das bedeutet keine Existenzsicherheit, jedoch politische Partizipation. Und das ist ganz klar. Jetzt gibt es keine gesicherte Existenz mehr, aber reden kann man, wählen kann man. So, Freiheit für den Nazi-Diskurs. Das schreibt und sagt ein führender Philosoph, ein liberaler Philosoph und Politiker, diese Partei ist dann aus dem Parlament, also ist weggewählt worden, Janosch Kisch. Und ab 92 wird das Horthy-Regime systematisch rehabilitiert. Wir können darüber noch reden, falls Sie den Wunsch haben. Mieb, Istvan Csurka, mit dem ich per Du war, lange Jahre, und den ich vom Pferderennen kenne. Ja, interessant. Dort kann man wirklich soziologische Untersuchungen machen. Und ich habe mich sehr interessiert für Ungarn und war oft, bevor ich noch Journalist wurde, war ich oft beim Pferderennen und habe die Leute beobachtet und habe mir das angehört. Das ist ein ganz eigenartiges Milieu gewesen. Und Csurka war ein ganz lustiger Kerl, wenn er nicht ganz besoffen war, da neigt er dazu, manchmal antisemitisch zu werden. Ich habe das nie erlebt, aber es gab Leute, die das gehört haben. Er ist Mitglied der MDF, des Ungarischen Demokratischen Forums, und fängt an, eine antisemitische Hetze zu betreiben, noch in dieser Partei. Deswegen wird er nicht ausgeschlossen. Er wird erst ausgeschlossen, nachdem er anfängt zu fraktionieren. Das heißt, er baut innerhalb seiner Partei schon seine Partei auf. Das wird nicht geduldet. Das ist nicht zu dulden. Wenn es ums Geld geht und wenn es darum geht, dann gibt es kein Pardon. Antisemitismus, das geht. Pardon? So, Viktor Orban. Ja, das ist der führende Politiker Ungarns, heutiger Ministerpräsident, den ich erlebt habe, wie er beim Neubegräbnis von Imre Nagy, vom Revolutionsführer, eine Rede gehalten hat im Sommer 89 und gefordert hat, dass die Russen, dass die Besatzungsmacht Ungarn verlässt. Ich habe damals gedacht, ein mutiger Mann. So, der ungarische Politikwissenschaftler József Debreczeny, ein Mann, der früher im MDF, also im Konservativen, aus dem konservativen Lager kommt, der sich aber schon, er hat die MDF verlassen wegen Csurka. Wegen diesen Antisemiten hat er das verlassen. Das möchte ich ganz klar deponieren. Sie dürfen hier nicht denken, dass in Ungarn der Antisemitismus-Spiegel höher, sehr viel höher wäre als anderswo. Das ist nicht der Fall. In der Bevölkerung ist er nicht höher als anderswo. Das will ich ganz klar deponieren. Und es gibt in der ungarischen Intelligenz einen Teil, die diesen Antisemitismus und Rassismus auch gegen die das ablehnen. Nun, Orban, sein Berater war Debreczeny und er publizierte bereits 2009 dieses Buch, das absolut interessant ist und der präzise voraussagte, was seither geschehen ist. Also, alles ist drinnen. Er musste oft auch von Linken und Linksliberalen den Einwand hören, die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Leider haben diese Linken und Linksliberalen haben sich geirrt. Der Herr Debreczeny hat das sehr realistisch gesehen. So, was macht man, wenn man die Demokratie abschaffen will? Und die Demokratie wird in Ungarn so, wie wir sie kennen. Machtteilung, Machtkontrolle, so wird sie abgeschafft. Und da könnte ich Ihnen einiges noch und werde noch dazu einiges sagen. Es wurde eingerichtet die Nationale Medien- und Telekommunikationsbehörde und ein Mediengesetz wurde beschlossen mit schwammigen Formulierungen, die ermöglicht, die Meinungsfreiheit in Ungarn zu beschränken. Sie müssen sich vorstellen, die Leiterin, eine ehemalige Chefredakteurin einer Pornozeitung, wurde für 9 Jahre ernannt. Das können Sie sich vorstellen. Also in Ungarn sind die Kadenz ist 4 Jahre, eine Wählkarte. Die wurde mehr als 2 Wahlkadenzen wurde diese Dame ernannt, als Chefin dieser Körperschaft. So, sie muss nun darüber wachen, dass die ungarische Jugend nicht verdorben wird. Was passierte? Es gibt einen kleinen anarchistischen Sender, wo ich auch schon einige Mal Interviews gegeben habe. Er heißt Radio Tilos. Ist in einer Wohnung von 3 Zimmern, sehr gemütlich. Und da, die haben an einem Nachmittag im September 2010 um 17.53 Uhr das Lied eines Ice-T-Rappers aus Los Angeles gespielt, eines schwarzen Rappers. Und da gibt es also wirklich, das ist ziemlich, der sagt einige Sachen, die sind ziemlich vulgär. So, aber da wurde festgestellt, diese Stilosch bekam einen Warnungsbrief, dass sie geklagt werden können, aber noch nach dem alten Gesetz. Aber Sie dürfen nicht vergessen, auch ein Amerikaner versteht nicht diesen Rapper, wenn er nicht aus dieser Gegend kommt und diesen Slang versteht. Einige Gemeinheiten versteht, aber nicht das Ganze. Was macht diese Behörde, deren Aufgabe ist, die Pornografie zu bekämpfen? Ja, auch nur 1,1% der Jugendlichen in Ungarn, die unter 16 sind, haben die elementare englische Prüfung. Was macht also diese Behörde? Damit auch alle Ungarn sehen, was diese Linken für Schweinereien verbreiten, hat sie das ganze Lied auf Kosten des Steuerzahlers ins Ungarische übersetzt. Meine Herrschaften, es ist kein Wunder, dass in Ungarn immer Kabarett funktioniert hat, seit über 100 Jahren. Es gab nur eine kurze Zeit, wo das Kabarett nicht funktioniert hat, die keinen Spaß verstand, das war die deutsche Besatzung. So, wir gehen weiter. Ja, das ist klar. Jetzt komme ich zu der Lügenrede Gyurcsány. So, das ist das zentrale Thema der ungarischen Rechten. Also, Gyurcsány war der sozialdemokratische Ministerpräsident Ungarns bis 2009. Und Gyurcsány, man muss den Unterschied zwischen Gyurcsány und Orbán, will ich Ihnen erklären, so wie es Debrecen erklärt hat, mit 2 Sätzen. Gyurcsány, bevor er in die Politik ging, war er schon Millionär. Orbán ist und seine Familie sind erst Millionäre geworden, nachdem sie in die Politik gingen. So. Also, er ist in einer Tagung in Össer beim Plattensee und dort sagt er, er gibt zu, dass er das Volk belogen hat, wie alle. Seit der Wende haben sie alle belogen, die Ungarn wollten Sicherheit haben, die wollten nicht eine radikale Reform. Es hätte gedrängt nach einer radikalen Reform und sie haben immer das herausgeschoben. Und es war notwendig, jetzt die Wahrheit zu sagen. Und diese Rede wurde in die Öffentlichkeit gebracht. Jemand hat das verraten. Und es gab einen innerparteilichen Streit, den gibt es immer noch, Gott sei Dank, für Orbán. Und die Liberale mit der MSP, also das ist die Sozialdemokratische Partei, koalierende Partei, die zerbricht. Die systematische Hetzkampagne der rechten und rechtsextremen Medien führt zum Aufstieg der nationalsozialistischen Jobbik. Habe ich noch Zeit? Ja, klar. Okay, sagen Sie mir, wenn Sie sich langweilen oder wenn etwas, das möchte ich nicht. So, im Herbst stürmen Rechtsextreme das Haus des ungarischen Fernsehens und sie schänden das sowjetische Denkmal dort und sie legen Brand, also schrecklich. So, Fidesz. Eine völkische Partei, nicht alle sind völkisch, aber doch die Mehrheit, würde ich sagen, wurde als junge, liberale, antiklerikale Partei, regierte als nationalistische, proklerikale Volkspartei von 1989 bis 2002. Wie antiklerikal die waren, Orbán sitzt hinter dem guten katholischen Unterrichtsminister Bertalanffy Und wenn der Mann, der Unterrichtsminister, der Katholik, sich erhebt, sagt Orban, der hinter ihm sitzt, auf die Knie beten. Ja? Also er macht sich lustig über einen Katholiken, um dann später eine 180-Grad-Wandlung zu machen, weil das die Politik ihm diktiert. Übrigens kommt Orban aus einem rein kommunistischen Haus, wie die meisten dieser Leute. Vorsitzender Viktor Orban ist auch Vizepräsident des Verbandes Europäischer Volksparteien. Das ist wichtig. Er ist in einem Verband mit Frau Merkel und mit der CSU und mit der ÖVP. Und diesen Leuten sollte man sie daran erinnern, das ist auch der Tenor meines Vortrages, dass in Ungarn die Würde des Menschen von ihrer Schwesterpartei geschändet wird, ja, mit Füßen getreten wird. Und auch wenn das nur, sage ich, Roma sind, ja, für mich gibt es so etwas nicht. Die Menschenwürde ist unteilbar und es darf keinen Rassismus geben in diesem Europa, wenn die Werte der EU etwas wert sind. Und bislang ist die Loyalität gegenüber einer Schwesterpartei wichtiger als die Menschenwerte. Das können Sie von mir zitieren. So, die Demokratie wird abgeschafft. Parlament wird zur Abstimmungsmaschine, Sie haben 2/3 Mehrheit. Der Präsident der Ungarischen Republik ist ein gehorsamer Parteisoldat. Verfassungsgericht wird die Kompetenz beschränkt. Gesetze werden rückwirkend angewandt. Beamte werden aus politischen Gründen entlassen. Und das heißt, Sie haben sofort ein Gesetz gemacht, dass man jeden Staatsbeamten mit zwei Monaten kündigen kann. Das Verfassungsgericht hat das Gesetz aufgehoben, aber erst beginnend mit Juni. Und bis dahin entlassen Sie, wer Ihnen nicht gefällt. Da sehen Sie in einer Karikatur des Economist, sicher kein linkes Blatt, Orban, der bei der Demokratie so die Fundamente der Demokratie ruiniert. Ich komme jetzt auf Antisemitismus und Fidesz zu sprechen, das mache ich jetzt sehr schnell. Der Vizepräsident des Parlaments, Sándor Lezsák, bei einer Einweihung eines Denkmals für den Bischof Ottokar Prohaska, Initiator des Numerus Clausus gegen die jüdischen Studenten, behauptet, dass Prohaska wollte nur die kosmopolitisch-parasitäre Schicht zurückdrängen. Also wer ist die kosmopolitisch-parasitäre Schicht in Ungarn? Wer sind die? Das sind natürlich die Juden gemeint. So, er wird heute von der katholischen Kirche und von den Rechten als Beispiel gepriesen. Bereits 1920 gibt er eine Broschüre raus im deutschvölkischen Hammer Verlag in Hamburg mit Hakenkreuz, Sie sehen das, und da ist ein Zitat. Ja, ich gehe jetzt gleich weiter, wenn Sie dann wollen, können Sie sich das anschauen. Und weiter rassistisch, wie es geht. Wie steht es nun mit der Assimilation der Blutvermischung, die das rassenfremde Judentum und so weiter, ja? Ich habe das schnell durchgemacht, aber Sie können sich vorstellen. So, Orbans Freunde, vorhin Milliardär Gábor Széles, der 2007 Echo TV, einen rechtsextremistischen Fernsehsender gründete und der auch Besitzer der Tageszeitung Magyar Hírlap ist. Beide transportieren massiven Antisemitismus. 2/3 der jungen Journalisten in Ungarn sind Sympathisanten der Rechten. Sie sehen Orban mit Széles. So, Zsolt Bayer, das ist ein Fidesz-naher Journalist, der in Magyar Hírlap schreibt. Und da können Sie wiederum ein antisemitisches Zitat, zwei Tage später, nachdem das veröffentlicht wurde, zeigte sich Orban öffentlich mit ihm, demonstrativ im Fernsehen. Am 4. Januar heuer, schreibt er, aus Ungarn strömt Gesang, schreibt irgendein auf den Namen Cohen hörendes stinkendes Exkrement von irgendwo in England. Cohen und Cohn-Bendit und Schiff. Und dann beklagt er sich, dass nach der Niederschlagung der Ungarischen Republik nicht genügend Linke ermordet worden seien. Linke und Juden natürlich. Leider gelang es nicht, alle bis zum Hals im Wald vom Orgowein zu verscharren. Ende März 2011 sehen Sie ihn, Orban, der sich an der Nase greift, und dieser Journalist, der da Papiere anschaut. Ich will mich ja nicht rühmen, aber ich werde mich jetzt gleich loben, weil nicht so wenige loben. Am 25. Januar bringt die konservative Wiener Tageszeitung Die Presse einen Kommentar von mir. Die Presse ist ganz im Eigentum der katholischen Kirche. Also keine linke Organisation. Wenigstens keine linksextreme Organisation, will ich hier behaupten. So, und ich habe diesen Artikel ohne Titel natürlich geschickt, aber die Presse gibt folgenden Titel. Es geht auch um diesen Herrn Bayer, der geehrte Fäkalantisemit. Ja? Darauf bricht ein Sturm der Entrüstung in Ungarn auf und Sie können sich gar nicht vorstellen, mit welchen Adjektiven ich dort bedacht wurde. Das können Sie sich nicht vorstellen. So, aber Orban zeigt sich mit diesem Fäkalantisemiten. Was ja auch ein Signal ist. Orban und Jobbik. Ja, er will den Wind aus den Segeln nehmen. Ja? Er hat sich nie distanziert von diesen Gedanken. Und hier sehen Sie, wo sie noch zusammen waren, in den bürgerlichen Kreisen 2002. Orban im blauen Hemd und Bonner mit Krawatte. So, also hier haben wir ein Bild aus der Wochenzeitung Barrikad, die offizielle Wochenzeitung von Jobbik. Und ich sage, was ist eine Partei faschistischen Typs? Das kann man wohl sagen. Nationalismus mit Rassismus verknüpft, paranoider Antisemitismus, wir kommen doch da, Befürwortung der Ungleichheit, kleinbürgerlich geprägte völkische Gesinnungsgemeinschaft, stark im schwach entwickelten Nordosten, blieb in Budapest hinter der ökoliberalen Partei zurück bei den letzten Wahlen. Jetzt komme ich zu einem ganz besonderen Mann, ein reformierter Christ, ein Pfarrer, früher Abgeordneter der antisemitischen MIEB, jetzt Jobbik-Aktivist, schreibt vor Jahren, grenzt die Juden aus, sonst grenzen sie euch aus. So, das wird er in erster Instanz verurteilt, das Oberlandesgericht von Budapest spricht ihm frei. Das wird man ja noch tun dürfen. Er ladet David Irving ein, den Holocaustleugner, in den Lokalitäten der Kirche zu sprechen. Er wettert gegen Israels angebliche Bestrebung, Ungarn zu erobern. Ihr werdet eure Hurenmutter erobern, aber nicht unsere Heimat. Das ist dann auch ein Wahlplakat von Jobbik. Sie werden das gleich sehen. Schöner Stil, aber in Ungarn ist das comme il faut. So, und so schaut das aus. Jobbik Wahlplakat, Perez, du wirst deine Hurenmutter erobern. Und warum, um was geht es hier? Ich will Ihnen das ganz kurz erklären. Der israelische Staatspräsident hält 2007 in Tel Aviv vor Immobilienhändlern, israelischen, eine launige Rede und sagt ihnen, meine Herrschaften, unser Land ist ja so klein und jetzt kaufen wir Manhattan auf, wir kaufen Polen auf, wir kaufen Rumänien auf und wir kaufen Ungarn auf. Das ist eine ironische Bemerkung. Aber geh und erkläre Nationalsozialisten Ironie. Das geht nicht. Und was machen die? Das wird von einem, der Hebräisch kann, wird es übersetzt ins und dann wird es ins Internet gesteckt und in YouTube und da wird gesagt, die Juden wollen Ungarn erobern, weil die Palästinenser werden sie wegjagen und das wird ihre zweite Heimat werden. Und das glauben viele, viele Ungarn. Ja? Unglaublich, was möglich ist im 21. Jahrhundert. So, das ist Titelblatt der Jobbik-Wochenzeitung vor den Lokalwahlen in Budapest. Der heilige Geller, dessen Statue Sie hier sehen, der steht natürlich mit einem Kreuz. Sie ersetzen das Kreuz mit einer Menorah, mit dem siebenarmigen Leuchter und sagen, Budapest, erwache, ist das, was ihr wollt? So, die Regierung Orban, rechte Wirtschaftspolitik, Sie haben antikapitalistische Wahlpropaganda gemacht. Viele sind darauf reingefallen. Jetzt gibt es ganz rechte Wirtschaftspolitik, katastrophale Sozialpolitik. Zum Beispiel wurde die Arbeitslosenunterstützung in einem Land, in dem 12% Arbeitslose gibt, in Österreich gibt es 4,5%, wurde von 270 Tage gekürzt auf 90 Tage. Jede Unterstützung von Obdachlosen wurde gekappt, wurde liquidiert, gibt keine Unterstützung mehr von Steuermitteln seit Ende März, heuer. Und wer obdachlos getroffen wird in Budapest, kann bestraft werden. Die außenpolitischen Pläne scheitern, er will damit Polen etwas, eine ganz große Pläne, die scheitern. Das Mediengesetz habe ich schon erwähnt. Ja, noch etwas zum Mediengesetz, was mir jetzt einfällt. Das ist nicht nur eine Zensurbehörde, die es in Ungarn gibt, aber sie ist auch der größte Arbeitgeber für Journalisten. Und zwar haben sie alles konzentriert, die ungarische Nachrichtenagentur, die offizielle, die Fernsehanstalten, Radio und alles ist konzentriert und die Fernsehbehörde ist der Arbeitgeber. Und sie entlassen, jetzt sind sie gerade daran, von 4.000 Leuten 1.000 zu entlassen. So, sie sind im Mummenschanz, das liebt man in Ungarn. Sehen Sie sich diese Uniformen an. Wann war das? Vorgestern war ich im österreichischen Parlament. Was haben wir? Montag war ich im österreichischen Parlament. Anders war internationalen Tag der Pressefreiheit. Und es wurden Pressepreise wurden verteilt. Und wenn man sieht, wie schäbig das österreichische Parlament, eines der reichsten Länder, wie schäbig das ist, wie schlecht man dort sitzt, ich saß auf dem Stuhl, und dann vergleicht, was die dort treiben, diesen Mummenschanz, da greift man sich an den Kopf. In einem Land, das in dieser Lage ist. So, nationale Zusammenarbeit und Trianon. Die großen Parolen, Arbeit, Heim, Familie, Gesundheit und Ordnung. Und dann sehen Sie hier, Sie sehen dort an der Wand in Rot, Weiß, Grün, eine Erklärung. Und diese Erklärung muss in allen Amtsstunden Ungarns hängen. Und das geht für die nationale Zusammenarbeit. Das ist schrecklich. Gehen wir weiter. Trianon-Deklaration. Gott ist Herr der Geschichte, ja, das ist auch drinnen. Und natürlich in der neuen Verfassung Hinweise auf Gott, Christentum und die heilige Stephanskrone. Ja? Weil das ist, was die Ungarn brauchen. Den Rückgriff auf dem, was vor 1000 Jahren war. Und da kommen wir noch dazu. Auf dem Weg zur völkischen Demokratie, also Jozsef Debreceni warnte schon, man sollte keine Zweifel haben, dass Orbán hemmungslos und restlos die in seine Hände geratene Macht ausnutzen wird. Offensichtlich gewordene Mischung aus Dilettantismus, grenzenlosen Populismus und Voluntarismus. Die Gesetze über die doppelte Staatsbürgerschaft und der Trianon-Gedenktag haben in der Slowakei, Rumänien und Serbien Ängste, nationalistische Gegenreaktionen und eine Gewissensforschung bei den Minderheiten ausgelöst. Und jetzt die gute Nachricht. Ich habe jetzt ein paar schlechte gesagt. Die Ungarn, die als Minderheit leben in Rumänien und in der Slowakei, wollen sich von dieser nationalistischen Hetze nicht irreführen lassen. Sie haben ihre eigenen Interesse. In der Slowakei hat bei den letzten Wahlen eine binationale Partei von Ungarn und Slowaken einen großen Erfolg gehabt. Die nennen sich Most, HIT, und die sind auf nicht-nationalistischer Basis und sie wollen die gleichen Rechte auch für die ungarische Minderheit natürlich, was natürlich berechtigt ist. Und in Rumänien seit 1996 fast ununterbrochen ist die Partei der ungarischen Minderheit in der Regierung repräsentiert. Und die haben auch ihre eigenen Interessen. Und sie wollen nicht, dass man aus Budapest ihnen dort, dass dort eine Spannung entsteht. Das muss man auch sagen. Ja? Also ich bin dafür, immer die Sachen auf den Tisch zu legen. Aber nicht, ich bin nicht hier als ein Staatsanwalt, der jetzt mit dem Finger auf Ungarn zeigt und sagt, alles ist dort schlecht. So ist es nicht. So. Die Republik hat Orbán schon gestrichen, bevor die neue Verfassung da war, hat er schon einen neuen Stempel machen. Jetzt heißt es nicht mehr Republik Ungarn, sondern nur Magyarország. Es ist nur Ungarn. Und Orbán hat sofort sich den Stempel machen lassen. Gut. Irredentismus beleben, das wird jetzt sofort gemacht. Zweistündiger TV-Film im Staats-TV, beste Zeiten, über den antisemitischen Schriftsteller Albert Wasch, Mitglied der Pfeilkreuzlerpartei, also der ungarischen Nazi-Partei, und Träger des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse. Er behauptet, er ist dann nach Amerika gegangen und hat behauptet, weil er von der Gestapo flüchten musste, hat er sich gemeldet zur russischen Front. Wer es glaubt, wird selig. Im November 1940 erklärt er, liebe dein Volk, deine Nation mehr als dich selbst. Und neben diesen sollst du keinen anderen Gott haben als die eigene Nation. Und Staatspräsident Paul Schmidt spricht über die Wiederaufstehung Ungarns. Nun, das möchte ich Ihnen sagen. Als Kind in einer jüdischen Schule in Ungarn, während von 38 bis 40 mussten wir aufstehen in der Klasse und mussten ein ungarisches revisionistisches Gedicht aufsagen. Das ist dann so, Hiszeget Istenbe, Hiszeget Hazába, Hiszeget Isteni Örök Igazságba, Hiszeget Magyarország Föltámadásába. Das sagt er genau. Und das heißt, ein Gedicht, ein revisionistisches von 1920, ich glaube an einen Gott, ich glaube an eine Heimat, ich glaube an eine göttliche, ewige Gerechtigkeit, ich glaube an die Auferstehung Ungarns. Und genau von dieser Wiederauferstehung spricht auch der, und das ist hier der Konnex. Und dieser Konnex ist mit Bedacht gewählt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. So, ich komme schon langsam zum Ende. Massive Geschichtsfälschung in der neuen Verfassung. Wir datieren die Wiederherstellung der am 19. März verlorenen staatlichen Selbstbestimmung auf dem 2. Mai 90, die konstituierende Sitzung der ersten frei gewählten Volksvertretung. Also meine Herrschaften, da könnte man denken, Ungarn ist nicht verantwortlich, wenigstens moralisch, dafür, was zwischen dem 19. März und zwischen dem 2. Mai 1990 geschehen ist. Auch nicht für die Revolution 1956. Auch nicht für die Rettung der Budapester Juden durch heute im Juli 1944. Wir waren ja abhängig. Das ist natürlich ein Nonsens und die 42 ungarische Historiker haben dagegen protestiert. Mit Recht. Und darunter nicht nur linke Historiker. Vieles hätte ich noch erzählen können, aber hier etwas Schönes. Ein Staatssekretär im Justizministerium wendet sich an die Juden Ungarns, macht ein neues, also als Journalist habe ich viele Interviews gemacht, aber es ist mir nie eingefallen, ein Selbstinterview zu machen. Eine herrliche Idee. Und diesem Staatssekretär ist es eingefallen und er macht ein Selbstinterview, legt es ins Internet der Regierung und von dort wurde es dann übersetzt. Und da sieht er keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Ungarischen, die zurückkehrten an Ungarn. Ein Dreck sind die zurückgekehrt. Das ist im Wiener Schiedsspruch von Hitler, Gnaden, wurden gewisse Gebiete an Ungarn ausgeliefert. Die Südslowakei, Karpaten, Ukraine, Nordtranssilvanien. Und dann haben die Ungarn auf der Seite von Hitler-Deutschland Jugoslawien angegriffen. Und da bekamen sie die sogenannte Delvidek, Bačka und Banat. Und er behauptet, da gibt es keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem, dass dort Juden verfolgt worden sind und dass die Ungarn dort einmarschiert sind. Nein, nur wurden 1941 im Herbst 18.000 Juden, davon 16.000 Fremde, also die keine ungarische Staatsbürger hatten, aber 2.000 die ungarische Staatsbürgerschaft hatten, der Waffen-SS in Kamenez-Podolsk ausgeliefert. 2.000 ist die Flucht von dort gelungen. Sie haben Leute, ungarische Polen bestochen oder ungarische Soldaten und sind zurückgekehrt nach Ungarn. Und dann kam diese ganze Schweinerei heraus. Und dann wurde das gestoppt, diese Aktion. Also hat nichts zu tun mit der ungarischen Eroberung, ja? mit der Annexion von Karpaten-Ukraine. Übrigens noch eine Schweinerei. die ich, wenn ich schon da dran bin, will ich es Ihnen erzählen. Einer der größten Ungarn in meinen Augen im 20. Jahrhundert war der ungarische Soziologe Bibo, also István Bibo. Drei seiner Bücher sind übersetzt ins Deutsche. Ich empfehle Ihnen, alle drei zu lesen. Das ist eine tolle Lektüre. Und dieser Mann hat ein Buch geschrieben, Judenfrage in Ungarn nach 1944, ist in deutscher Sprache, Neue Kritik, hat das veröffentlicht. Und in diesem Buch erzählt er, dass man bei der Volkszählung in der Karpato-Ukraine, die Juden, die dort mehrheitlich nicht ungarisch konnten, haben die ungarischen Behörden gebeten, untersucht, sie sollen doch als Muttersprache Ungarisch reintun. Nun, was haben diese armen Leute getan? Sie haben natürlich reingeschrieben Ungarisch, weil die Behörde hat es ihnen ja geschafft. Meistens waren es sehr arme Leute, also Landwirte, Holzarbeiter, viele haben nicht lesen und schreiben können. Was hat Ungarn als Lohn diesen Leuten geboten? Einen tollen Lohn. Sie durften als Erste deportiert werden nach Auschwitz. Die ungarische Administration hat bestimmt, aus der Karpato-Ukraine, weil die ja nicht ungarisch können, die werden als Erste deportiert. Gut, soweit zu diesem Staatssekretär und jetzt komme ich zum Schluss, hoffe ich. Na, das war der Schluss.